Wir haben einen neuen Feind. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Widerstand zu leisten. Wir haben einen neuen Feind. Wir haben einen neuen Feind. Er könnte uns vernichten.